erstreckt sich die Gemeinschaft der Heiligen auch auf den Himmel und das Fegefeuer. Das sowieso. Die Gemeinschaft der Himmel, der Heiligen erstreckt sich auch auf den Himmel und das Fegefeuer, weil die Liebe die dreifache Kirche einigt. Alle, die eben irgendwo im Himmel, auf Erden oder unter der Erde im Fegefeuer lebendige Glieder der Kirche sind. Die Triumphierende, die Sühnende und die Streitende Kirche, die Heiligen bitten Gott für uns und für die Seelen im Fegefeuer. Wir ehren und verherrlichen die Heiligen und können den Seelen im Fegefeuer helfen, indem wir ihnen Messen, Almosen, Ablässe und andere gute Werke fürbittend zuwenden. Die Seelen, dass die Seelen im Fegefeuer für uns bitten und uns helfen können. Das ist theologisch gesehen ein bisschen ein Knopf, also eigentlich nicht, aber verschiedene Theologen erklären das in verschiedener Weise. Jedenfalls scheint es ja praktisch gesehen nicht zu leugnend zu sein. Das kann man nicht leugnen, dass tatsächlich die armen Seelen uns helfen, aber wie genau, manche Theologen erklären das dann genauer. Also das lässt sich schon erklären. Aber allgemein an sich sind sie nicht in einem Zustand, wo sie für uns bitten. Und deswegen die Formulierung hier ist ganz in Ordnung vom Heiligen Pius X. Katechismus.